unabhängig davon, wie du rappst, ist der Rest deiner selbst aufgesetzt und eine schlechte, coole Sicht. Zerbrech deine Clique wie ein Keks in der Mitte. Bitte hör auf, den Pimp-Rapper zu markieren. Bitch, ich bin nicht hier, um mit dir zu diskutieren. Sinn und Zweck meiner Raps sind Swags, fokussieren hier. Hab schicke Klamotten und schieb Worten und protz mit euren Glitzerkarossen, weil wir Slots und dicke Forzen wollen mit Rap heute noch Cash verdienen. Ich steppe nur ans Mike für meine Jungs und West-Valley. Dein Rap verdient harte Schläge in die Gegend, aus der nur Gerede kommt. Ich gebe Raum, Battleflows in Form von Full Metal Jackets und verprügelt die Rap-Kids bloß ihre übelste Wackness. Ihre Existenz ist endinakzeptabel. Ich scheiß auf ein Messer, Mann, ich klär's mit der Gabel. Wie der Dom von Babel, brechen Faker zusammen, wenn der Sturm kommt. Die Kanonenbombe ist weg, Hacken, Schützen, Rap 360 und der Grimm mit dem Sniper-Projekt. Yes! Tickt an der Wand, ich hab die Stifte in der Hand. Schwarze Shirts, weiße Nikes und Zorn. Sie ist am Schrank, ich mach Hits doch mit Plan. Im Park steht die Bank, doch die hat einen Vorteil. Sie ruft mich nicht an, denn ich brauch keine Ketten und den ganzen anderen Tata. Ich kann mein Leben auch ohne Bandy an die Wand. Ein Gangster will mich abziehen, doch ich sag dem Gangster, zieh doch wieder an, denn ich bin ein Rapper. Ich gebe keinen Fiat, bei mir gibt's nichts zu holen. Mein Besitz ist gestohlen, mein Lifestyle ist schleichend auf glühenden Kohlen. Johlende Beute, verrauchte Clubs, verbrauchte Bräute, verbrauchter Luft. Säuberungslos, der BSR kratzt mich weg, besoffen vom Teer. Manche zieht es ans Meer, doch das Mic zieht mich an. Ich mag graue Musik, ich rap auf scheppernde Drums. Ich bin hungrig, ein Batz will mir einfach nicht wachsen. Rapper sein bedeutet, aber wie es ist zu hassen. Blicke betasten mich in der Bahn. Ein Mädchen streichelt heimlich im Gedränge meinen Arm. Ich reiß ihn weg, stopp die Hände in die Taschen. Als ich blick, liebe sie, sind zerbrochene Flaschen. Yeah, yeah.